Alte Leute, zu denen ich ja nun auch schon fast gehöre, haben ihre Legenden, ihre Geschichten. Jede Geschichte eines ganz alten Mannes. Die Geschichte von Erwin Kollekta aus Bochum, der so alt wird wie dieses Jahrhundert und an seinem Geburtstag interviewt wird. Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, Herr Kollekta, fragt der Reporter der Sendung Zeugen der Zeit, Jahrgang 00. Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, Herr Kollekta, würden Sie dann alles noch einmal so machen? Der hat überhaupt nichts begriffen, der Reporter, merkt er. Woher auch? Der ist vielleicht gerade 25. 3 Tage Bart. Knöpfchen im Ohr. Er nimmt das Mikrofon vor den Mund, aber hat ihm alles erzählt, wie das war. Aber was sollen so junge Leute schon anfangen mit so Wortpaaren von alten Leuten wie? Polacken, Siedlungen, Horten, Keile, Kaiserwetter und Stachauau ab. Los auf Maloche, Sohle 7, Frankreich, Pfälzer und Trommelfeuer, Grammer, Wollen und Gasangriff. Im Feld ungeschlagen und Steckrübenwinter, der hat die Mottenzechen untauglich, Ankarrenhändler und Eisenschlepper, stempeln gehen und wachen und saufen, betteln gehen und klauen und Knast. Kohldampf schieben und Einschlag super, es Amann und wieder Arbeit und Brot, Eisengießer und Arbeitsfront, Führerbefehl, wir folgen ihr, Luftschutzwart und Fliegeralarm. Bombenteppich und Schutt und Asche, Volkssturmbinde und Panzerfaust, Jabo-Angriff und Zusammenbruch, Rheinwiesen und Gefangenschaft, Umerziehung und Trümmerlandschaft. Steine, Klopper, Besatzungshelfer, Schwarzmarktgeschäft und Währungsreform, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, Wiederaufrüstung und Bausparvertrag, Doppelschichten und Arbeitsunfall. Getränkebude und Abrissverfügung, Gnauen auf Rente, niemand mehr da. Ein Sohn gefallen, ein Australien, die Frau schon seit 7 Jahren und am Rasen so und dann ab in Seniorenwohnheim. Also was ist, Herr Kollekta, die Frage? Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, würden Sie dann alles noch einmal so machen? Nein, der hat's wirklich nie begriffen. Wer hat denn gemacht? Ich doch nicht. Mit unser einem, da wurde gemacht, mein Herr Kollege. Oder meinetwegen auch Kumpel. Nein, der begreift's nicht. Der begreift auch nicht, dass er jetzt aus dem Seniorenheim weg ist. Zurück in die alte Polackensiedlung, die heute Klein-Istanbul heißt. Dass er da auf dem Hof herumsitzt und auf die Kinder aufpasst. Auf Fatma und Gülistan, Semra und Hülya, Kemal und Zeki. Dass er schon ein paar Brocken Türkisch kann und dass er ihr Essen jetzt auch schon fast mag. Und ihre Lieder. Opa Kollekta nennen sie ihn. Er lacht heute manchmal laut auf und wartet ganz ruhig. Ganz ruhig auf das Ende.